Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel Podcast. Heute reden wir über Age of Ultron. Und da ich das immer nicht allein machen will, habe ich wie immer meine zwei Co-Moderatoren dabei. Einmal der Markus. Hi. Und einmal der Jürgen. Hallo. Jürgen? Hallo. Jürgen? Ich habe jetzt schon zweimal Hallo gesagt. Kam nicht durch. Es kam nicht durch. Egal. auf jeden Fall. Hi, Freunde. Wann habt ihr zuletzt Age of Ultron gesehen? Zuletzt und zuerst. Zuletzt ganz, dann vor, ja. Oh Gott, einem Monat. Einem Monat, ja, bei mir auch so ungefähr. Zuerst, als es im Kino rauskam und die letzten Schnipsel, tatsächlich heute einfach mal nochmal nebenbei ein bisschen durchgehüpft. Ah, okay. Bei dir, Jürgen? Ich habe zuletzt, ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen gesehen, als wir ihn das erste Mal aufnehmen wollten. Scheiß Sommer. Don't break the immersion. Und wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Damals im Kino? Ja, das ist, wie ich schon in den letzten Podcast gesagt habe, da war ja noch Marvel Mania angesagt zu der Zeit. Ja, ich kann mich beim besten, wenn ich mich erinnere, wann ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, das war Blu-ray. Weil da war ich zu dem Zeitpunkt extrem beschäftigt mit einem Kackjob und dann konnte ich nirgendwo hingehen. Ja, das ist schon uncool. Ja, das war mega scheiße. Auf jeden Fall, ich habe ihn dann irgendwann auf Blu-ray gesehen. Regie führte Joss Whedon, bekannt unter anderem für Buffy, Toy Story, das wusste ich selber nicht, Alien 4, Toy Story? Cabin in the Woods, ja, da war anscheinend Buffy. Mit irgendwie mit drin. Cabin in the Woods, der ist super, Angel, Firefly, Avengers und die grauenhafte Version von Justice League. Die Darsteller sind wie immer Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Samuel Jackson, Cobie Smulders und Paul Bettany. Neu dabei sind James Spader als Ultron. Unglaublich geil auf Englisch. Der Typ war übrigens in Stargate, Boston Legal und The Blacklist. The Blacklist ist eine Scheißserie, by the way. Ist besser, als du sagst, aber die beste Serie der Welt ist es nicht. Nee. Dann Aaron Taylor Johnson, auch bekannt, der war unter anderem in Kick-Ass. Als der Kick-Ass. Er ist in Godzilla dabei gewesen, er war in Tenant und er ist als Quicksilver. Und Elizabeth Olsen als Scarlet Witch, die bei Oldboy dabei war und Godzilla hatte die Frau von Aaron Taylor Johnson gespielt und jetzt spielt sie die Schwester. Fantastisch. Und in Oldboy hat sie die die Tochter gespielt von, also in der Neufassung Josh von Josh Brolin, ja. Von Josh Brolin. Die Neufassung von Oprah empfehle ich euch übrigens nicht. Andy Serkis als Julius' Klaue. Kennt man Andy Serkis? Das ist so eine kleine Amateurproduktion. Ich glaube, die hieß Ring der Herre oder so. dann war er in Clueless dabei in der Serie und in King Kong. Und er war King Kong. Er war King Kong, richtig, ja. Gollum und King Kong, was für ein Typ. Ja, der Film ist inspiriert von den Comics von 2013. Ultron tauchte zum ersten Mal auf 1968 in Avengers 54. Wurde da von Hank Pym erfunden und will die Menschheit vernichten, was man halt so tut. Quicksilver erschien erstmals 1964 in die Uncanny X-Men und ist der Bruder von Scarlet Witch. Die tauchten da beide zum allerersten Mal auf. Also du könntest das ein bisschen positiver darstellen. Er wollte vielleicht die Menschheit ausrotten, aber eigentlich wollte er doch den Planeten retten. Und bei Quicksilver und Scarlet Witch, das sind halt eigentlich die Kinder von niemand geringem als Magneto. Richtig, haargenau. Was mir übrigens einer der besten Comics ist, die House of M. Kann ich auch nur empfehlen. Da geht's nämlich darum. Da geht's auch um die um Wanda allgemein und um ihre Kinder und so weiter. Das halt später in der Serie aufgegriffen wurde, die neuen X-Men erschaffen, soweit ich das nur weiß. Auf jeden Fall House of M, sauguter Comic, kann ich nur empfehlen. Kann man den mal wirklich lesen. Ist auch der Lieblingscomic von Elizabeth Olsen übrigens. Ja. Ich glaube, ihr richtiger Name ist tatsächlich Wanda Django Maximoff. Django. SD ist stumm. Django. SD ist stumm. Gibt's ein sehr gutes. Django nie. Gibt's ein sehr gutes Lego-Game dazu. Das Lego Avengers, glaube ich, heißt das. Du spielst im Prinzip bis zu Age of Ultron alle Lego Avengers nach. Ist ganz nett gemacht. Also wirklich 1:1 mit den originalen Sprechern sogar. Mit den originalen Filmschnitzeln rausgeschnitten, sodass es Lego-Figuren sprechen. Und Kobe Smulders, die spricht ihre eigene Version. Also die ist ihre eigenen Zeilen, spricht sie selber. Sehr interessant. Sie ist ein großer Lego-Fan. guter Action-Anfang, jeder zeigt, was er kann. Das war sehr, sehr geil, wo er einfach mitten in der Action anfängt, in diese Pampa. Ja, einfach eine Mission mitten im Wald, alle sind zusammen unterwegs. Und ja, jeder mega bekommt geil. So gefühlt seinen Spruch. Mhm. Ja, und dann der Trailer-Shot, wo sie alle durch in Zeitlupe in den Bildschirm reinspringen, das sah halt schon geil aus. Ja, sah aus wie ein Comic-Cover, ja. Ja, ja, absolut, absolut wie ein Comic-Cover, 1:1. Dann Language! Der Gag, der sich durch den ganzen Film gezogen hat. Das ist so gut. Der gute Captain, wie er darauf achtet, dass die Leute nicht fluchen, finde ich klasse. So ein sauberer Mann. Sprachpolizei-Captain. Mhm. Oder wie habe ich es mir aufgeschrieben? Captain, der gute große Bruder. Ja. Zwar den ganzen Film durch. Ja, super. Ah, klasse. No surrender. I will surrender. Wir werden niemals aufgeben. Ich werde aufgeben. Der gute Strucker. Thor Shield Smash, das ist geil. Das ist eine geile Attacke, finde ich. Wo Thor mit seinem Hammer auf den Schild vom Captain haut. Und so ja, sie haben aus Avengers 1 gelernt. Da merkst du erst, wie dermaßen stark Cap ist, dass er den Schlag einfach wegsteckt. Weil Thor hat sich nicht zurückgehalten bei dem Schlag. Aber es ist Cap. Aber du merkst halt durch den Film wirklich, die Dynamik ist immer besser geworden, finde ich, zwischen den ganzen Leuten. Ich meine, wer würde schon von deutschen verrückten Wissenschaftlern seine Gene manipulieren lassen, um Kräfte zu bekommen? Also geil, wo Tony in dieses Ding einbricht, please be a secret door, please be a secret door, yay! Das war super, wo er sich da umgeschaut hat. Hulks Lullaby, Hulk muss jetzt beruhigt werden. Mit dem... Hi, mein Großer. Richtig. Beruhigen. Nicht die Art von beruhigen. Oh. Die nicht, Sonne nicht, steht nicht schon die... tief. Richtig. Ja, und dann streicht sie ihn übers Handgelenk und macht da... Dann fällt er erstmal zu Boden und ist wieder der Normale. Richtig. Seltsame Scarlet Witch läuft Rückwärtsszene. Was sollte das? Spooky, spooky. Wie ist das so das, ganz das kurz so aufgetaucht spooky. Und so ganz kurz wieder zurückgelaufen mit Tür zu? Also ich habe mir so aufgeschrieben dazu tatsächlich so ein random Horrorfilm-Moment. Ja, schon. Es könnte nämlich aus einem x-beliebigen Horrorfilm stammen. Die Witch kommt, die Witch geht rückwärts und macht dann die Tür magisch zu. Oh, Quicksilver läuft dann da lang. Ha, das hast du nicht kommen sehen. Genau. Warte, das hast du nicht kommen sehen. Kommen sehen. Die haben ja diesen russischen Akzent. Richtig, die Vision von Tony ist krass. Passt aber super zum Charakter und allem, was er durchgemacht hat. Die Frau übrigens, die an der Seite liegt, die ist mir erst aufgefallen. Da sitzt so ein random Soldatin, liegt da an der rechten Seite. Das ist die Stimme von Friday. Ah. Fand ich sehr witzig. Ich hab gegoogelt, wer ist diese random Soldat, aber diese Prominenz so auftaucht. Und da habe ich nachgeschaut und das ist tatsächlich anscheinend die Stimme von Friday. Also dem Nachfolger dann von Jarvis. Von Jarvis, richtig. Sollte erst, laut Gerüchten, war das angeblich die Tochter von Clint. Wurde dann aber debunked, ist die Stimme von Friday gewesen. Sehr cool. Danach erstmal die Party im A-Tower. Die war spitze. Sehr gut. Die Party. Party. Ja, aber auch der wie schon gesagt, ist der Quicksilver auch sonst cool. Aber fasziniert, kaum uns sehen. Vielleicht habe ich es mir noch falsch notiert, aber kam nicht davor sogar noch bei Tonys Vision, wie er dann auch sagt, wie Jarvis mal begonnen hat? Das fand ich nämlich cool. Das war eigentlich nur ein Sprachprogramm. Weiß ich gar nicht mehr. Und jetzt führt es die meisten Geschäfte neben Pepper. Ja, das hat er einfach nur so gesagt, schätze ich mal. Ja. Fand ich aber cool, so den Move. Weil man rausgehört hat, er ist stolz auf alles, was er geschaffen hat, aber noch stolzer auf seine Frau. Ja. He is fast and she is weird. Auch sehr guter Spruch. Hast du die auf der Party dann, wenn die von Rhodey die Geschichten ins Leere gehen? So gut. So gut. Bei den ganzen. Ja, wir haben besseren Scheiß erlebt als ihr. Und dann geht er zu random Leuten und sagt, ha, ja. Ja, so genau geht so. Das. Ja, so will so ich das hören. So will ich das hören. Tony trinkt dieses grüne Zeug immer noch, weil er das nämlich an die ganzen Leute verteilt hat. Mhm. Sehr schön sagt die Professorin, wollen Sie mit zur Party? Ich habe keine Zeit für Party. Wird Thor da sein? Ich habe nicht wie Sie so viel Zeit für Partys. Ja. Ist Thor da? Ist Thor da? Banner und Tony, I ship it, I still ship it. Ja, Tony hat Angst um die Welt. Tony und Bruce Wissenschafts-Buddy-Montage, das war auch super. Naja, du weißt doch, was ich mir dazu notiert habe, ist halt, Wissen macht Angst. Tony weiß, was hinter diesem Tor lungert. Ja. Und hat einfach nur Angst davor, dass es kommt. Ja, ich fand diese, der Stimmen-Review, auch auf Deutsch ist die Stimme von wo Ultron zum ersten Mal erwacht, ist die Stimme einfach nur unglaublich. Atmosphärisch und gruselig. Atmosphärisch, ja. Sehr, sehr geil. Wenn er nur dieses Exoskelett rausgelaufen kommt, du fühlst dich wirklich wie in einem Horrorfilm. Ja! Übel, aber richtig cool. Pepper und Jane sind nicht da, ja, weil da war zu dem Zeitpunkt, die Schauspielerin von Pepper war, glaube ich, im Gespräch, dass sie aufhört. Die von Jane genauso. Das war ein bisschen blöd. Gwyneth Paltrow, meinst du? Ja, genau, richtig. Ja, das war ja, glaube ich, zu wenig Screentime dann im Nachhinein. Naja, Sam sucht immer noch nach Bucky. Natürlich. Hat er ja gesagt gehabt, natürlich. Sein neuer Best Buddy muss seinen Liebhaber finden. Seinen alten Best Buddy, meine ich. Nee, er muss einfach die Liebe seines Lebens finden, sehr richtig. Ja, richtig, ja, genau. Stan Lee, cameo als Veteran. Excelsior. Das ist, was war das, 800 Jahre alter Schnapssinne von was weiß ich. Ja, ja. Das ist nichts für sie. Ja, ich hab schon das andere Zeug getrunken, gib schon her, Jungchen. Excelsior. Das ist super, das ist auch schön, random Veteranen einladen. Das ist okay. Banner und Black Widow, I ship it. Wir haben gute Chemistry, die beiden, auch wenn es sehr awkward ist. Ja, irgendwie passt es nicht, aber irgendwie passt es auch voll gut. Ja, die beste Szene in dem kompletten Film ist die, alle versuchen den Hammer hochzuheben Szene. Was habe ich damals mich im Kino kaputt gelacht, oh Mann. Oh Gott, es war so geil und ich habe, wie wir alle vermutlich damals diesen Blick drauf hatten, so als Steve das Ding zieht und er rutscht für eine Sekunde. Ja. Wo auch Thor kurz, oh Scheiße. Thor zu dem Blick, so ich hab mich gerade eingekackt, so. Und danach aber aufstehen wie der letzte Proll. Ja, ja, siehst du, ihr seid alle nicht würdig. Ja, vor allem, er steht am, siehst du, hab ich doch gesagt. Der Blick war so geil. Ich mag auch, wie Robert Downey Jr. einfach steht. Ich werde ein gerechter Herrscher sein. Ja, genau. Und dann ziehen beide. Ziehst du überhaupt? Das Erste, was ich wieder einführe, ist das Recht auf die erste Nacht. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, oh, super. Auch geil war dann Banner. Ah! Alle gucken an. What a joke. Oh, super, herrlich. Creepy Robot, ja, wo der Roboter rauskommt. Ja, mega geil. I was in strings and now I'm free. Das war und so der gut. Geile Fight. Oh ja, das war ziemlich cool, ja. Ich mag den Sarkasmus von Ultron. Da merkst du eindeutig, das ist Tonys Kind. Mhm. Das merkst du eindeutig. Da wird auch der Sarkasmus von den Dingen ist mega cool. Und da wird Wakanda auch danach zum ersten Mal erwähnt. Ja, wegen dem, wie heißt es? Das Eisen, dem, das Metall, das Stahl. Vibranium, glaube ich, hieß es. Ähnlich. Was ist Vibranium? Vibranium war es, genau. Vibranium, ja, richtig. Oh, hi, Andy Serkis. Hi, Gollum. Er hat Angst vor Tintenfisch. Okay. Voll die random Info einfach. Ja, es ist so gut. Er hat Angst vor Tintenfisch. Super. Es ist so gut. Und welch ist der Arm? Ich bin nicht wie mein Vater. Oh, sorry. Oh, shit. Ach, Gott. Tonys Thors Version von Ragnarök, ja. Da hätte Ragnarök noch gut werden können. Zumindest interessant sein können. Leider hat er nicht damit gerechnet, dass es eine furchtbare Comedy wird. Aber dazu kommen wir noch. Da sind wir nicht. Richtig. Black Widows Version ist die... ist Black Widows Vision, in den wir wenige Minuten, ist besser als der komplette Film. Kompletter als ihr eigener Film. Die wenigen Minuten, noch dazu, die wir gesehen haben, sind besser als der komplette Black Widow-Film. Das ist schon traurig, wie die Qualität nachgelassen hat. Das stimmt schon. Das haben wir ja gehofft. Aber naja, dazu kommen wir noch. Ja, also so gesehen haben wir einen 2-Minuten-Film bekommen. Ja. Dann Steves Vision von Peggy und Frieden. Das war schön. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, ist es halt, naja, dann leider blöd. Aber ich finde es super, wie dann Hawkeye um die Ecke kam. Ich habe genug davon. Wurde schon zu oft. Ich habe das schon hinter mir. Bam! Fand ich gut. Veronica, aka Hulkbuster, außer Kontrolle geratener Hulker, ist mega scary. Ja, da merkst du eigentlich erst wirklich, wie gefährlich der Hulk ist. Ja, aber Hulk. Das ist Hulkbuster ist klasse. Holy shit. Go to sleep. Wir ihn haut. Wo ein Zahn verliert. I'm sorry. Ist das so gut? Tut mir leid. Wie schnell können wir dieses Haus kaufen? Stimmt. Ist super, bevor ihr da komplett reinstürzt. Hulk down. Ja, das war. Also wenn du eine halbe Stadt zerlegen musst, um den Hulk irgendwie zu besänftigen, das ist schon hart. Das ist der Hulk. Ja, Avengers besiegt und down. Hawkeye hat eine Familie. Ich hatte immer. Davor habe ich nie gedacht, dass erstens er eine Familie hat. Zweitens dachte ich immer, dass er und Black Widow irgendwie was miteinander haben. Aber die sind einfach nur Freunde. Die sind einfach so Work-Best-Buddies, ja. So Work-Best-Buddies, ja. Also ich habe immer gewartet drauf, dass irgendwann rauskommt, dass sie seine Schwester ist oder so. Oder Halbschwester. Anders habe ich nie gesehen. Ich mag, dass Hawkeye hier mehr Szenen bekommt. Ist der gute Onkel der Gruppe. Ich kann euch der zur Note so meinen Schuppen mitbringen, wenn es ist. Naja. Also ich fand, Hawkeye hat mir so ein bisschen auch den Cap gerettet in dem Film. Ja, schon. Ja, weil der Cap so ein bisschen echt Mut aufdringlich gegeben. Big Brother-like war. Ja, gut, aber das war der Captain ja schon immer. Er war ja schon immer der, der sich immer in den Vordergrund gestellt hat. Und jetzt geht's los, Leute. Kopf hoch, Leute, wischt euch mal den Schweiß weg. Jetzt packen wir's wieder richtig an. Ja. Ned und Bruce in der Beziehung zum Scheitern verurteilt, ist es absolut. Also leider. Ja, leider Gottes. Aber das Wichtige ist erstmal Holz hacken. Fast nicht mein Start. Nichts von meinem Holz. Weißt du, Captain hat ungefähr 6,5 Milliarden Mal mehr gehackt als er, aber fast mein Start nicht an. Das ist so gut. Wo der Captain auch mit Gewalt einfach einmal das Ding auseinander pflückt. Ja, weil er halt sauer ist. Ja, so knack. Ja. Und dann guckt er so, oh. Ich könnte dich auch in der Mitte Captain zerbrechen. Ja. Toni, könntest du bitte in den Traktor gucken, der macht Probleme. Ja klar, kann ich machen. Nimm nichts von meinem Stapel. Und wenn er dann zu dir denkt, na Baby, was hast du denn? Lass dich mal ansehen. Richtig. Oh, hi Nick Fury. Aus dem Nichts. Ja, richtig. Es ist Fury, der kommt immer aus dem Nichts und ich liebe es. Er ist wie Batman. Er ist Thor besser wie Batman. Ja, Thor ist ja abgehauen, hat seinen eigenen. Ich spring mal ganz kurz in den Pool-Szene und sieht die Infinite Stones. Ist einfach nur dafür da, damit die Frau noch mal einen halbnackten Chris Hemsworth bekommt. Ja. Die Szene war aber eigentlich ziemlich dämlich, ehrlich gesagt. Ja, der hätte die Hätt's Vision auch nicht anders gebraucht. Er hätte jetzt wirklich nicht da mit den Professor. Ja, die hätte es bestimmt auch anders nackt. Er hätte es halt einfach nicht gebraucht, Punkt. Ja, richtig. Ultron vs. Cap, one good fight. Allgemein, die Action ist gut. Jo, hervorragend choreografiert, wie zu dem Zeitpunkt eigentlich immer. Ja, Quicksilver und Wanda helfen endlich. Das war, muss er halt durch diesen Zug. Das war ziemlich cool. Das war schon richtig geil, ja. Ja, das sah auch mega geil aus, diese Action, die sie da eingebaut. Also, das Action diese ganze Verfolgungsjagd war einfach nur gut. Ja. Die gesamte Action in diesem Film ist hervorragend gewesen. Ja, auch der Hand-to-Hand-Combat, wenn welcher ist, der funktioniert auch hervorragend. Ja. Ich find super, we are mad scientists. War nicht so. Ja. We are mad scientists. Da habe ich geschrieben, mad science bros grow. Wo sie den Dings zusammenbasteln. Ja, ich find's aber schon ein bisschen so sehr Story-zweckmäßig, dass Bruce eigentlich immer einknickt, wenn Tony ihn um was bittet. Ja, du musst schon, ja, siehst halt, wie dermaßen awkward Bruce ist. Der kennt sich nicht aus mit Menschen. Deswegen knickt er ja so schnell ein. Es spricht aber auch tatsächlich für ihn, weil was würde passieren, wenn Bruce ihm wirklich mal die Stirn bietet? Dann kommt ja auch Ärger auf, dann kommt wieder Wut und dann kann er es nicht mehr kontrollieren. Lieber dann haben wir Red Hulk und dann ist er dead. Also ich finde es schon gut gemacht, weil es hat Sinn, dass er einknickt. Ja, du musst dir überlegen, im ersten Avengers, da wurde er reingelegt von dem kleinen Kind. Weil er sehr leicht manipulierbar ist, was Gefühle angeht. Er hat ja auch keine sozialen Kontakte. Ja. Dann kam der Thor Jumpstart. Kam aus nichts. Hammer drauf gehauen. Oh, hi, Vision. Jetzt wird das Cape kopiert. Das war so geil. Braucht ein Cape. Und Vision kann den fucking Hammer heben. Ja, die Szene hat das Kino komplett aus den Sockeln gehoben, ja. Echt? War das bei euch so? Ja, es war halt einfach, es passiert und das ganze Kino hatte einfach Schockstarre. Ganz ehrlich, es hat keiner erwartet, dass irgendwer diesen Hammer hochhalten kann. Ja, und dann sitzt jeder so dran. Ja, hier, nimm. Ja, ich weiß, dass ihr mir nicht vertrauen könnt, aber wir müssen los. Ja. Ja, oh, Tony, und er hasst dich ja. Tony, und er hasst dich am meisten. Warum bloß? Ja, Tony, der alte Cap, der alte Motivator, da wurde seine wir schaffen das, Anrede ausgehalten und los ging's. Ja, die schüttelt er sich wie immer einfach aus dem Ärmel, das ist immer beeindruckend. Ja, der kann das einfach so. Das liegt mit in den Genen, die manipuliert wurden. Creepy Robots are creepy, die sahen schon aus wie ein bisschen Zombie-mäßig irgendwie, die Viecher. Ja, sollten sie ja auch. Ja, mieser Move von Ned zu Bruce, als sie Natalie befreit haben. Ha, ich stehe total auf dich, aber ich brauche den großen Schubs. Das war so fies. Ja, aber es ist auch so typisch Black Widow einfach. Ja, schon. Ich stehe total auf dich, aber ich brauche den großen Schubs. Oh, der ist super. Ja, die Stadt fliegt, wir bekämpfen eine Armee von Robotern, ich habe Pfeil und Bogen, nichts macht Sinn. Der Spruch, der Satz von Hawkeye. Nee. Zu Scarlet. Jetzt bist du ein Avenger. Wenn du da rausgehst, bist du ein Avenger. Okay, gut, dass du das entscheidest. Er hat sich viel von Cap abgeguckt. Der ist ja im Prinzip der Onkel der Gruppe. Er kann das ganz gut. Aber er kann sich nicht einfach so eine Motivationsrede aus dem Stand schütteln. Nee, er muss tatsächlich ein bisschen übertreiben, das Ganze. Aber er hat Realität mit reingebracht. Ja, das war eine sehr viel mehr Down-to-Earth-Rede eigentlich, ja. Ja, richtig. Aber hat er auch ganz gut gemacht. Deswegen ist er auch der Onkel der Gruppe. Mhm. Genau. motivieren, aber realistisch bleiben. Ich finde dieses geil, wo Quicksilver mit ihm vorbeirennt, die anstößt. Und er schießt so, das steht hier mit einem Pfeil auf ihn. Ne? Keiner würde es erfahren. Oh nein, der Kleine ist leider draufgegangen. Ups. Ups, oh nein, keiner würde es erfahren. Das war sehr, sehr gut. Hi, War Machine. Ja, da dachte er auch mal wieder auf. Darf auch mal wieder ein bisschen rumballern. Vision Smash war auch sehr, sehr cool. Ja, der Typ kann kämpfen. Ja. Ist das alles, was du kannst? Du musstest fragen. You had to ask. Mehr hast du nicht zu bieten. Ja, you had to ask. Ich liebe den Fight-Szene der Kirche, vor allem in Slow-Mo. Das sah so geil aus. Du musst diese Szene gefühlt 30 Mal schauen, du hast immer noch nicht jedes Detail gesehen. Ja, wie du die halt, oh, das sah so geil aus. Wie sie halt auch komplett richtig geil choreografiert, der greift den an, der greift den an, der läuft dann hier vorbei. Hulk kommt dazwischen, greift den an und schmeißt den gegen ihn an. Das sieht halt so geil aus. Einfach nur. Absolut. Clint gerettet, Quicksilver tot. Das war. Tja. Und sagt zum letzten Mal nochmal seinen Catchphrase. Ja. Ja. Das sagst du nicht kommen sehen. Hat meine Freundin super duper traurig gemacht, weil sie ein großer Aaron Tyler Johnson Fan ist. Also sie muss jedes Mal weinen, wenn der Film läuft. Ja, das glaube ich, weil ist halt. Ja, wir haben die Rechte für ihn. Cool. Für wie lange? Ein Film. Fuck. Was tun wir? Ja, wir müssen auch manche. Da müssen Charaktere sterben. Ja, aber welcher soll denn sterben? Ja, nehmen wir den wir gerade eingeführt haben. Passt schon. Nehmen wir den, bei dem wir keine Rechte mehr haben. Oh, okay, nice. Ausgezeichnete Idee. So sparen wir uns auf jeden Fall viel Geld, noch mehr Lizenzgebühren zu zahlen. Wir könnten doch die Rechte nachkaufen. Das sei nicht unrealistisch. Ich fand die Rettungsaktion auf dem Ding fand ich sehr cool gemacht. Auch dass die Spannung halt, dass diese scheiß Stadt abstürzt. Ja, auch wenn du weißt, dass es gut ausgeht, ist es trotzdem, stockt dir zwischendurch echt der Atem. Das ist echt geil gemacht. Ja, mega gut gemacht. Vor allem, dass jeder halt versucht, auch nur irgendwas das zu verhindern. Das finde ich halt auch extrem gut. Grand Theft Hulk. Hulk ist jetzt auf dem Weg zu Tor 3. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns. Dann gab es bei Ultron, da gab es nochmal, wo weil Ultron kann sich ja durchs Netz bewegen, das heißt, er ist immer und überall eigentlich, warum er sich dann sein letztes Conscience dann in diesen kaputten Roboter reingesetzt hat, werde ich nicht kapieren, aber gut. Gut, in den Comics taucht Ultron so oft wieder auf, aber in den Comics taucht jeder wieder auf. Da ist er halt als letztes Conscience in dem Ding ist drin und wird halt dann aus dem Leben geblastet vom guten Vision. Mit einer eigentlich sehr schönen finalen Dialog. Ja. Wo ich trotzdem immer noch finde, Vision sieht einfach lächerlich aus mit dieser roten Haut. Ach, man gewöhnt sich dran. Ja, man gewöhnt sich schon dran, ja, aber er sieht trotzdem lächerlich aus. Ich find's halt lustig, dass er eigentlich Campus alles machen kann, dass er ja auch, der trägt da später so Polunder, aber sein Gesicht kann er nicht ändern. Ja, aber ich muss sagen, ich find's aber schön, dass er sich nicht dann auf einmal menschlich ergibt noch. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja, das stimmt. Er hat seine Roboterhaft hat er behalten. Er checkt's ja auch nicht. In dem späteren Film läuft er einfach durch Wände. Er checkt's halt nicht, dass er kannst du bitte durch die Tür kommen? Soll. Oh, Verzeihung. Das ist ja das Coole. Avengers Campus. Sehr cool, dass sie jetzt diesen Campus aufgemacht haben für die Helden und so weiter und für neue Helden, wobei sie keine neuen Helden eingeführt haben, bis auf. Es werden nur alte ein bisschen besser gemacht, angeblich. Dennoch, der Mann hat kein Gespür für Rasen. Wenn ich super wie Tor abhaut und diesen brennenden Kreis hinterlässt, tot. Der Mann hat kein Gespür für Rasen. Ja, und dann sind sie eigentlich da gewesen, die Avengers 2.0. Wer war das? Scarlet Witch? Falcon? Hawkeye, glaube ich? Nein, Hawkeye, der wird nach Hause gegangen. Hawkeye ist nach Hause gegangen. Ja, genau richtig, ja stimmt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das dann Avengers 2.0. Ja, Rhodey, glaube ich, noch, und, oder? Ja, genau. Und er hätte es fast gesagt. Avengers! Und Filmcut. Ah! Das haben sie sich für Endgame aufgehoben, ja. Ja. Und ein weiteres Thanos-Cameo. Fine, I do it myself. I do it myself. Und ich hole mir den Handschuh, der eigentlich nicht der echte Handschuh ist, aber trotzdem greife ich rein, weil es cool aussieht. Let's go. Und das war Age of Ultron. Wie fandet ihr den Film eigentlich im Nachhinein? Ich finde ihn immer noch einer der besten Avengers-Filme. Einer der besten Marvel-Filme. Ich finde ihn super. Einen der Top. Nicht umsonst habe ich ja heute nochmal so ein bisschen für ein paar Zitate nochmal durchgeswitcht. Und also ich mag halt jedes Mal immer wieder was Neues entdecken. Ich finde halt James Spader als also Ultron im Allgemeinen, die Figur finde ich super, haben sie sehr gut umgesetzt, auch wenn ja, auch wenn es eigentlich ein Event-Comic ist, der eigentlich ewig geht und der sich auch Ewigkeiten hinzieht und Hank Pym sich auch, ich glaube, fast das Leben genommen hätte, weil er sich halt schuldig fühlt für Ultron und so weiter und dass das halt ewig weitergeht, aber finde ich trotzdem, haben sie cool gelöst, ist der einer der unbeliebtesten Avengers, komischerweise. Ich, keine Ahnung. Ich finde ihn immer noch sehr unterhaltsam. Wie schaut es bei dir aus, Jürgen? Ich finde ihn nach wie vor auch sehr unterhaltsam. Ist für mich keiner der besten Filme, aber immer noch eine klare 7 von 10. Ja, genau. Würde ich auch so sehen, ja. Also bei mir ist tatsächlich in den Top 5. Kann ich verstehen. Ach, okay, sind ja gut. Sehr viele ikonische Szenen auch drin, wie die Hammer-Szene, die das ist halt Mimo-Potenzial, ja. Deluxe. Ja. Mit Vision, absolut. Einer der coolsten Charaktere überhaupt. Ich meine, er sieht Thor und da macht er sich erstmal auch ein Cape. Einfach so. Das war's. I need a Cape. Eine Fähigkeit, die ich auch gern besitzen würde, by the way. Sich einfach Leute mit dem Cape. Ja, hier jetzt bei Baldur's Gate 3, du hast ja im Vorbestellerbonus das Cape drin gehabt. Natürlich trage ich das Cape. Das wäre schon praktisch, was du stehst so an der Ampel. I need a Cape. Hervorragend. Ja, warum nicht? Nee, aber gebe ich Markus schon recht, ikonisch ist er. Ikonisch ist er, ja. Der hat echt sehr gute Szenen drin. Er macht im Allgemeinen, macht er immer noch Spaß zu schauen. Auch nach den Jahren noch. Und wie gesagt, es ist ein Marvel. Also es ist noch einer der guten Marvels, kann man auch wunderbar empfehlen. Damit danke ich euch, dass ihr mit mir über Age of Ultron gesammelt habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Und dann verabschiede ich mich bei euch da draußen. Und freut euch das nächste Mal, wenn es heißt Ant-Man. Let's go. Und stopp.